Erster, die Hungersnot im Land war sehr schlimm. Zweiter, sie aßen das ganze Getreide aus Ägypten auf. Dann sagte ihr Vater, geht wieder hin und kauft Essen. Dritter, Juda sagte, der Mann hat uns gewarnt. Wir sehen ihn nur mit unserem Bruder wieder. Vierter, wenn du Benjamin mitgibst, kaufen wir Getreide für dich. Fünfter, wenn du ihn nicht mitgibst, reisen wir nicht. Der Mann sagte, bringt euren Bruder mit. Sechster, Israel fragte, warum habt ihr ihm von eurem Bruder erzählt? Das war schlecht für mich. Siebter, sie sagten, er fragte viel nach unserer Familie. Er wollte wissen, lebt euer Vater noch? Habt ihr einen Bruder? Wir sagten die Wahrheit. Achter, Juda sagte zu Israel, lass den Jungen mit mir gehen. Dann werden wir nicht sterben. Wir und unsere Kinder wollen leben. Neunter, ich passe auf ihn auf. Ich bin für ihn verantwortlich. Wenn ich ihn nicht zurückbringe, bin ich für immer schuld. Zehnter, wir haben zu lange gewartet. Wir könnten schon zweimal zurück sein. Elfter, Israel sagte, wenn es sein muss, dann macht es so. Nehmt Geschenke aus unserem Land mit. Bringt ihm Honig, Gewürze, Nüsse und Mandeln. Zwölfter, nehmt auch doppelt so viel Geld mit. Bringt das Geld zurück, das in euren Säcken war. Vielleicht war es ein Fehler. Dreizehnter, nehmt euren Bruder Benjamin und geht wieder zu dem Mann. Vierzehnter, Gott soll euch helfen. Der Mann soll gut zu euch sein. Er soll Simeon und Benjamin zurückgeben. Wenn ich meine Kinder verliere, dann ist es so. Fünfzehnter, die Männer nahmen die Geschenke und das Geld. Sie nahmen Benjamin mit und reisten nach Ägypten. Dort trafen sie Josef. Sechzehnter, Josef sah Benjamin bei ihnen. Er sagte zu seinem Diener, bring diese Männer in mein Haus. Schlachte ein Tier und koche Essen. Sie essen heute Mittag mit mir. Siebzehnter, der Diener tat, was Josef sagte. Er führte die Männer in Josefs Haus. Achtzehnter, die Männer hatten Angst. Sie dachten, er führt uns wegen des Geldes ins Haus. Er will uns angreifen und zu Sklaven machen. Neunzehnter, sie gingen zum Diener von Josef. Sie sprachen mit ihm an der Tür. Zwanzigster, sie sagten, bitte, Herr. Wir waren schon einmal hier und kauften Getreide. 21. Auf dem Weg nach Hause öffneten wir unsere Säcke. Da war unser Geld ganz oben im Sack. Wir haben es jetzt wieder mitgebracht. 22. Wir haben auch anderes Geld für neues Getreide dabei. Wir wissen nicht, wer das Geld in die Säcke legte. 23. Der Diener sagte, habt keine Angst. Euer Gott hat euch einen Schatz gegeben. Ich habe euer Geld bekommen. Dann brachte er Simeon zu ihnen. 24. Er führte die Männer in Josefs Haus. Er gab ihnen Wasser für ihre Füße. Er gab ihren Eseln Futter. 25. Sie bereiteten die Geschenke vor. Sie warteten auf Josef. Sie wussten, wir essen hier zu Mittag. 26. Josef kam nach Hause. Sie gaben ihm die Geschenke. Sie verbeugten sich tief vor ihm. 27. Er fragte, wie geht es euch? Geht es eurem alten Vater gut? Lebt er noch? 28. Sie sagten, unserem Vater geht es gut. Er lebt noch. Sie verbeugten sich wieder vor ihm. 29. Josef sah seinen Bruder Benjamin. Er fragte, ist das euer jüngster Bruder? Er sagte zu Benjamin, Gott sei gut zu dir, mein Sohn. 30. Josef ging schnell weg. Er war sehr bewegt wegen seinem Bruder. Er wollte weinen. Er ging in sein Zimmer und weinte dort. 31. Er wusch sein Gesicht und kam wieder raus. Er war jetzt ruhig. Er sagte, bringt das Essen. 32. Mann brachte das Essen für Josef und für die Brüder. Die Ägypter aßen an einem anderen Tisch. Ägypter essen nicht zusammen mit Hebräern. 33. Die Brüder saßen vor ihm. Sie saßen nach ihrem Alter geordnet. Sie wunderten sich sehr darüber. 34. Josef gab ihnen Essen von seinem Tisch. Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen. Sie tranken und waren fröhlich mit ihm.